1964 besuchte ich das erste Mal England und sah mit einem gewissen Erstaunen, dass an jugendliche Ignoranz grenzte, eine abgewohnte Schäbigkeit über den Städten und Straßen liegen, ganz anders, als ich das von einer, wenn auch im Abstieg befindlichen, fast Weltmacht erwartet hätte. Den Charme der britischen Einstellung gegenüber Sachen entdeckte ich erst bei späteren Besuchen. 1965 trampte ich durch Griechenland und traf auf archaische Verhältnisse. Der Esel war auf dem Lande das Haupttransportmittel. Die Cafés waren zu jeder Tageszeit voll von Männern, die dort offenbar den ganzen Tag bei einem Café Turk oder einem Uso saßen. Beides wurde mit einem großen Glas Wasser serviert und kostete 2 Drachmen, umgerechnet also 26 Pfennig. Eine Übernachtung im Privatquartier kostete 3 Mark. Auf einem Bahnhof sah ich eine leibhaftige Morsestation in Betrieb. Als mein Zug nach 3 Wochen wieder in München Hauptbahnhof einfuhr, war ich erschlagen von dessen Größe und Modernität. Ich begann, mich für Wirtschaft zu interessieren. Und in meinen langen Stunden auf der Schreibstube bei der Bundeswehr in Oldenburg verschlang ich die Wirtschaftsteile von FAZ, Spiegel und Zeit. In dieser Zeit lief der Nachkriegsboom endgültig aus. 1965 sank das reale Wirtschaftswachstum von 9% auf 5,7%. 1966 auf 2,8% und 1967 schrumpfte das Sozialprodukt sogar um 0,2%. Die Inflation stieg auf 3,5%. Die Bundesbank reagierte und erhöhte bis Mai 1966 stufenweise den Diskontsatz auf 5%. Der Streit um den Bundeshaushalt 1967, in dem ein Defizit von rund 5% der Ausgaben oder 4 Milliarden D-Mark drohte, führte zum Austritt der FDP aus der Koalition und zum Ende von Erhards Kanzlerschaft. Am 1. Dezember 1966 wurde Kurt-Georg Kiesinger als Bundeskanzler einer großen Koalition gewählt. Es begannen die Jahre der großen Reformen und der antizyklischen Konjunkturpolitik. 1969 konnte Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller stolz verkünden, dass die deutsche Wirtschaft 1968 mit 8% gewachsen war. Die Diskussion jener Zeit verfolgte ich aus meiner Kaserne in Oldenburg mit großer Spannung. Ständiges Wachstum und steigender Wohlstand waren ja gar nicht selbstverständlich. Ludwig Erhard hatte sich mit seinen Maßhalterappellen als zahnloser Tiger erwiesen. Zähne hatte dagegen die Bundesbank. Sie erzwang auch um den Preis einer Rezession und eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit auf 2,2% 1967 einen Rückgang der Inflationsrate. Die Bundesbank hatte gezeigt, dass ihre mit dem Bundesbankgesetz von 1958 gesetzlich verankerte Autonomie und die vorrangige Verpflichtung auf die Preisstabilität kein leerer Wahn waren und dass hier Konfliktpotenzial liegen konnte. Die mit der Großen Koalition einsetzende Planungseuphorie schien aber auch dieses Problem zu lösen. Der neue Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, ein Hamburger Professor mit exzellentem Ruf, führte die Lehren von John Maynard Keynes quasi amtlich in die Regierungspolitik ein. Mit dem 1967 verabschiedeten Stabilitäts- und Wachstumsgesetz wurde jenes Instrumentarium geschaffen, das der Bundesrepublik für die Zukunft weitere große Wirtschaftseinbrüche ersparen würde. So jedenfalls die damalige Hoffnung und auch meine Überzeugung. Als Student der Volkswirtschaft im ersten Semester hatte ich im Sommer 1967 überhaupt sehr starke Überzeugungen und glaubte fest, es sei nur eine Sache von Verstand und Willenskraft, um ewiges Wirtschaftswachstum und ständig steigenden Wohlstand zu generieren. Diese Überzeugung währte allerdings nicht lange. Im Laufe der Jahre 1970-71 zeigte sich, dass die mittlerweile sozialliberale Bundesregierung mit der Aufgabe, einen übermäßigen Boom rechtzeitig abzufangen, politisch und prognostisch genauso überfordert war wie 1964-65 der vielfach verlachte Ludwig Erhard. Da half der schöne Instrumentenkasten des erst 4 Jahre alten Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes überhaupt nichts. Der erste sozialdemokratische Finanzminister Alex Möller trat im Mai 1971 nach nur 18 Monaten im Amt zurück, weil er sich in der Ausgabenpolitik nicht gegen die anderen Ressorts durchsetzen konnte. Karl Schiller übernahm zusätzlich als Superminister das Finanzministerium. Aber er zerstritt sich über der Steuerpolitik mit der SPD und trat im Juli 1972 zurück. Ihm folgte Helmut Schmidt.